Erster danach fragte David den Herrn, soll ich in eine Stadt in Juda ziehen? Der Herr sagte, ja. David fragte, wohin? Der Herr sagte, nach Hebron. Zweiter David ging mit seinen zwei Frauen dorthin. Sie hießen Ahinom und Abigail. Dritter David nahm auch seine Männer und ihre Familien mit. Sie wohnten in den Dörfern bei Hebron. Vierter die Männer von Juda kamen und machten David zum König. David hörte, die Männer von Jabesch haben Saul begraben. Fünfter David schickte Boten zu ihnen. Er sagte, der Herr soll euch segnen. Ihr wart gut zu eurem Herrn Saul und habt ihn begraben. Sechster der Herr soll euch jetzt Liebe zeigen. Auch ich will gut zu euch sein. Ihr habt eine gute Tat getan. Siebter seid jetzt mutig und stark. Saul ist tot. Die Männer von Juda haben mich zum König gemacht. Achter Abner war der Chef von Sauls Armee. Er nahm Sauls Sohn Ischboschet mit nach Mahanaim. Neunter er machte ihn zum König über Gilead und über das ganze Land Israel. Zehnter Ischboschet war 40 Jahre alt. Er war 2 Jahre lang König. Aber Juda folgte David. Elfter David war 7 Jahre und 6 Monate lang König in Hebron. Zwölfter Abner und die Männer von Ischboschet gingen von Mahanaim nach Gibeon. 13. Job und Davids Männer gingen auch dorthin. Sie trafen sich am Teich von Gibeon. Sie saßen auf beiden Seiten vom Teich. 14. Abner sagte zu Job, die jungen Männer sollen vor uns kämpfen. Job sagte, ja, sie sollen kämpfen. 15. 12 Männer von Benjamin kämpften für Ischboschet. 12 Männer kämpften für David. 16. Jeder packte seinen Gegner am Kopf. Sie stießen ihre Schwerter in die Seite. Alle fielen zusammen tot um. 17. Es gab einen sehr harten Kampf an diesem Tag. Davids Männer besiegten Abner und die Männer von Israel. 18. Die drei Söhne von Zeruja waren dort, Job, Abishai und Asahel. Asahel konnte sehr schnell rennen. 19. Asahel rannte hinter Abner her. Er lief direkt auf ihn zu. 20. Abner sah zurück und fragte, bist du es, Asahel? Er antwortete, ja, ich bin es. 21. Abner sagte, lauf nach rechts oder links. Greif einen anderen Mann an. Aber Asahel wollte nicht aufhören. 22. Abner sagte noch einmal, geh weg von mir. Warum soll ich dich töten? Wie kann ich dann deinen Bruder Job ansehen? 23. Aber Asahel wollte nicht weggehen. Da stach Abner ihn mit dem Speer in den Bauch. Asahel starb sofort an dieser Stelle. 24. Job und Abishai jagten Abner weiter. Die Sonne ging unter. Sie kamen zum Hügel Ammah bei Gibeon. 25. Die Männer von Benjamin sammelten sich bei Abner. Sie standen oben auf dem Hügel. 26. Abner rief zu Job, soll das Schwert immer weiter töten? Sag deinen Leuten, sie sollen ihre Brüder nicht mehr jagen. 27. Job sagte, so wahr Gott lebt. Wenn du nichts gesagt hättest, hätten wir bis morgen gekämpft. 28. Job blies in das Horn. Alle Männer blieben stehen. Sie jagten Israel nicht mehr und hörten auf zu kämpfen. 29. Abner und seine Männer gingen die ganze Nacht durch das Tal. Sie gingen über den Jordan nach Mahanaim. 30. Job zählte seine Männer. 19 Männer und Asahel fehlten. 31. Aber Davids Männer hatten 360 Männer von Abner getötet. 32. Sie nahmen Asahel mit und begruben ihn in Bethlehem. Job und seine Männer gingen die ganze Nacht. Am Morgen kamen sie nach Hebron.